studio@sunshinelifemaximal.de. Es ist Freitagabend. Hier ist Sunshine Live Maximal. Yes. Es ist Freitagabend. Hier ist Sunshine Live maximal. Science. There's a time for to shine. There is a time for mixed believing. There's a time to understand.